Zum 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee richtete die Gruppe der Wirtschafts- und Handelsräte in der TVRK einen Glückwunschbrief an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Der Rat der Botschaft der Russischen Föderation, Pavel Ryshakov, Leiter der Gruppe der Wirtschafts- und Handelsräte, übergab am 24. April einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Brief an Kim Jong-un.